Lies jetzt die Aufgabe 15. Aufgabe 15. Entschuldigung, der blaue Pullover gefällt mir sehr. Gibt es ihn in Größe S? Leider nicht. Ich habe ihn nur in Größe M. In Größe S habe ich eine Bluse und noch dieses Kleid. Könnte ich bitte die Bluse sehen? Ja, gern. Hier bitte. Ich habe Ihnen auch das Kleid mitgebracht. Vielleicht gefällt es Ihnen. Beides sieht gut aus. Aber die Bluse gefällt mir besser. Ich nehme sie. Sehr schön. Ende von Teil 3.